Ist dein Leben voller Schuld? Fehlt dir Kraft und Gottes Mut? Geh zu Jesus, denn er hilft dir immer gern. Raub der Sünde dunkle Last, dir die Ruhe, dir die Rast. Geh zu Jesus, deinem Retter, deinem Herrn. Sag ihm alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt, denn der Herr allein kann deine Hilfe sein. Nur in seinem teuren Blut wird sein Leben rein und gut. Darum gib auch ihm dein Herz und lass ihn ein. Kennst du den, der für dich starb, dir am Kreuz das Heil erwarb? Es ist Jesus, Gottes eingeborener Sohn. Wer verließ des Vaters Pracht, hat zur Sünde sich gemacht. Es ist Jesus, der auch deiner Sünde lohnt. Sag ihm alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt, denn der Herr allein kann deine Hilfe sein. Nur in seinem teuren Blut wird dein Leben rein und gut. Darum gib auch ihm dein Herz und lass ihn ein. Was dein Herz nie erkannt, weil du ihn nicht dein genannt, gibt dir Jesus, auf dich wartend steht er da. Freude und Geduld, Glück der dir vergebenen Schuld, gibt dir Jesus, er dein Heiland ist dir nah. Sag ihm alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt, denn der Herr allein kann deine Hilfe sein. Dein Leben rein und gut, darum gib auch ihm dein Herz und lass ihn ein.